Sie wachen am Rande der neuen Zeit, forschen im Dunkeln für Sicherheit. Zahlen tanzen 0 und 1, doch wer lenkt sie? Der Geist, der meint, ihr Blick ist scharf. Ein Raum voller Monitore wissen so weit, sie fordern.